Die internationale wissenschaftliche Konferenz zum 60. Gründungstag der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner gab es am 12. November in dieser Hochschule in Tokio. Daran beteiligten sich der Rektor der Koreanischen Hochschule, der Vorsitzende des USA-Ausschusses des Auslandkomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und weitere Vertreter der Organisationen der Auslandskoreaner, die Professoren, Forscher und Studenten Japans und verschiedener Länder und Gebiete der Welt sowie die Auslandskoreaner. Die Teilnehmer besprachen die Geschichte und Lage der nationalen Bildung für die Auslandskoreaner und die zukünftigen Aufgaben. Sie äußerten ihre Sorge darüber, dass es in Japan das Anzeichen gibt, die Genehmigung der rechtsfähigen Körperschaft, die die koreanischen Schulen seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre errungen haben, zu beschädigen. Sie betonten die Notwendigkeit, angesichts der Lage, in der sich international die chauvinistischen Kräfte geltend machen, eine neue Besprechung für die Verteidigung des Rechtes auf die nationale Bildung ins Leben zu rufen. Auf der Konferenz wurde ein Appell verlesen. Danach fanden ein Konzert der Studenten der Koreanischen Hochschule und ein Festbankett statt.